Lektion 9, Übung 7. Na ja, meine Herren, Sie wissen doch bis wann. Am 1. April sollen wir Outlook und Excel können. Also, bis zum 1. April. Gut, Frau Lauksen. Dann nehme ich den Wochenend-Superintensivkurs am 21. und 22. März. So spät? Ist Ihnen das nicht zu spät? Ja, natürlich, Herr Bremer. Das ist etwas spät. Aber vorher habe ich wenig Zeit. 2 Tage sind vielleicht zu wenig. Sind 2 Tage wirklich genug für Outlook und Excel? Und dann noch Samstag, Sonntag? Sehr unbequem. 2 Tage sind genug. Mehr Zeit habe ich nicht. Ich kann schon ganz gut Outlook und ein wenig Excel. Also, das geht. Ich finde den Wochenendkurs von Herrn Hildesheimer zu teuer. 2 Tage 260 Euro. Das ist zu viel. Außerdem finde ich den Kurs sehr, sehr intensiv. Ich möchte sagen, zu intensiv. Ich nehme lieber den Outlook-Kurs am 25. Februar und am 4. März. Am 4. März sind Sie auf der Messe in Leipzig, Herr Bremer. In der Woche ist es schlecht. Ach so, ja. Was mache ich denn da? Ich mache Outlook am 27. Februar und am 13. März. Das sind 2 Freitage. Und Excel? Da nehme ich den Kleingruppenintensivkurs 3-mal dienstags und samstags. Welchen Kleingruppenintensivkurs? Moment, wie heißt er? Ah, da steht es. Excel kompakt für maximal 4 Personen. Welchen, Herr Bremer? Beginn 13. Januar oder 10. Februar? 10. Februar. Und ich nehme Word, Outlook, Excel perfekt kombinieren am 3. und 5. März. Frau Lauksen, die Messe. Ich fahre nicht zur Messe. Diesmal fährt Frau Rosenberger.